Da sind 50 Stufen grau, alle Farben längst verbraucht. Nein, ich mal mir nichts mehr aus. Sinne taub. Mein Herz ist heute nicht aufgewacht. Ich glaube, ich hab es leer gefühlt. Ich hoffe, dass es nur Pause macht und ich es dann noch wiederfind. Nie genug drauf aufgepasst. Jetzt sitz ich zwischen leeren Stühlen. Und wenn's den Weg nach Hause schafft, ist vielleicht wieder Liebe drin. Kopf in der Nebelwand, alles monochrom. Ihr seht was, was ich nicht sehen kann. Ey, da sind 50 Stufen grau, alle Farben längst verbraucht. Nein, ich mal mir nichts mehr aus. Dünne Tau. 50 Stufen grau, alle Spiegel. Grau. Mein Herz ist heute stehen geblieben. Ich hoffe, es ist nur aus dem Takt. Vielleicht hab ich's in Toulouse verloren. Keine Ahnung, immer noch nicht ausgepackt. Einmal zu oft verliehen. Und heute weiß ich nicht mehr, wer es hat. Ich glaube, ich hab's im Stich gelassen. Und jetzt hat es mir einen Stich verpasst. Kopf in der Nebelwand. Alles monochrom. Ihr seht was, was ich nicht sehen kann. Ey, da sind 50 Stufen grau, alle Farben längst verbraucht. Nein, ich mal mir nichts mehr aus. Dünne Tau. 50 Stufen grau, alle Spiegel sind verstaubt. Trag die Bilder auf der Haut. Seh nur 50 Stufen grau. Alle Farben längst verbraucht. Nein, ich mal mir nichts mehr aus. Sinne taub. 50 Stufen grau. Alle Spiegel sind verstaubt. Trag die Bilder auf der Haut. Seh nur 50 Stufen grau.